Karl Christian F.R. Krause sieht also nicht, dass der Jude die Freimaurerei leitet und die Zeit für gekommen hielt, namentlich in den Hochgraden, die Fratze immer mehr zu enthüllen und immer mehr aus der Freimaurerei ein blindes Werkzeug zu machen. Krause hat noch nicht die Kenntnis über die innere Einrichtung der Freimaurerei, wie sie andere, zum Beispiel Bruder Eckert, gewonnen haben. So hofft er denn in seiner Ahnungslosigkeit über das jüdische Volk in freimaurerischer Gedankenverwirrung noch von den Brüdern, die, Zitat, ungefesselt von Gewohnheiten, noch unverdorben von niederen, kleinen Trieben, noch unteilhaftig der Heuchelei, der Herrschsucht und des Sklavensinns, eine erschütternde Charakteristik der Einwirkung der Freimaurerei auf so viele Deutsche, eine Rettung der Freimaurerei aus ihrer Verkommenheit für die Veredelung des Menschen und Schaffung des wahren Menschenbundes. Zitat Ende. Diese Hoffnung konnte sich in der Folgezeit bei den zugrunde liegenden Zielen der Juden natürlich nicht erfüllen. Der Jude wollte vor 100 Jahren noch mehr erreichen, als ihm in der Französischen Revolution und in seiner bürgerlichen Gleichstellung in Preußen 1812 durch die Freimaurerei bereits zugeschanzt war. Er konnte allmählich mit gröberen Geschossen wirken, es war ihm wirklich alles sehr leicht gemacht worden. Auch der Freund des Lichtes urteilt nicht anders im Jahre 1838. Dort steht, Zitat, ich empfing alles als Wahrheit. Zwar sah ich aber Dinge in Zeremonien und in den Eiden und Verpflichtungen, gegen die so manches einzuwenden war. Da von mir aber nie verlangt war, buchstäblich nach diesen tadelswerten Verpflichtungen, zum Beispiel der Verheimlichung von Mord, Hochverrat und so weiter zu handeln, hielt ich sie, obschon sie ausdrücklich im Eide stehen, für leere Form, die man bloß beibehält, um die alten Landmarken nicht zu verrücken. Nachdem ich aber die brüderliche Ermahnung, weil ich diesem allem in Hauerts Falle nicht nachgekommen war, reichlich genossen hatte und auch wiederholt auch in den Druckschriften der Freimaurer ein Judas gescholten war, so fing ich an zu untersuchen und fand, dass der ganze Orden nichts weiter ist als das, wofür ihn nun die ganze Welt kennt, ein Abgrund der moralischen Verworfenheit, in welchem jede Art von Intrige und Heuchelei unter dem Schleier des Altertums, der Moral und der Liebe gepflogen wird. Zitat Ende. Bruder Graf von Haugwitz ruft schon den König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen und 1852 Bruder Eduard Emil Eckert den sächsischen Staat zum Einschreiten gegen den Orden an. Beide beantragen seine Auflösung, gewiss nicht wegen der menschlichen Vollkommenheit seiner Mitglieder. Bruder Diedler beschwört die Fürsten Europas und den Fürsten Bismarck ebenfalls, die Freimaurerei mit Stumpf und Stiel auszurotten. Die Entedelung und Entwürdigung des deutschen Menschen durch den Orden steigert sich, je näher der Jude der Verwirklichung seines Zieles kommt. Das ist ganz zwangsläufig. Eines bedingt das andere. Zu Karl Krauses Zeiten galten als vornehmste maurerische Tugendheiten neben Verschwiegenheit noch Sittlichkeit und Geselligkeit, also gute Gesellschaft. Allzu viel ist das freilich auch nicht. Heute sind ausgesprochene Meistertugenden Verschwiegenheit, Vorsichtigkeit, Mäßigkeit und Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit wird nur unter Brüdern gefordert. Und sie erstreckt sich noch auf Witwen von Freimaurern und deren Kinder sowie auf freimaurerische Waisen. Mit der Barmherzigkeit steht es indes mehr als eigenartig. In Eiden verpflichtet sich der Maurer ausdrücklich, einem bedürftigen Bruder freiwillig zu helfen, soweit als es seine Lage erfordert. Zitat: Selbstverständlich aber nur in dem Umfange, als die Kräfte des hilfeleistenden Maurers es zulassen, ohne sich selbst und der eigenen Familie zu schaden. Zitat Ende. Da bleibt nur eine Hilfe auf andere Leute, unmittelbare oder mittelbare Kosten. Sie erfolgt im geschäftlichen Verkehr nach dem schönen Beispiel der beiden Juden David und Jonathan, die sich besonderer Gunst des Oddfellow-Ordens erfreuen. 1. Samuel 20, 10-23 und 35-42. Es werden Geschäfte eines Freimaurers mit einem Nichtmaurer, selbst wenn dieser des Maurers Arbeitgeber ist, verhindert, sofern sie nicht besonders vorteilhaft für die Freimaurer sind und einem Bruder zugeführt. Jeder Freimaurer hat grundsätzlich zu sehen, wie er einem anderen auch nur einen Pfennig zuschanzen kann. Das ist nun nicht allein für jedes wirtschaftliche Geschäft wörtlich zu nehmen, sondern es bezieht sich ganz allgemein auf das Streben, die Wohlfahrt des würdigen Bruders auf allen Gebieten zu fördern. Wer denkt da nicht zum Beispiel an eine Berücksichtigung bei einer Stellenbesetzung und Bevorzugung aller Art über alle rechtlichen Grenzen und staatlichen Pflichten hinaus? Damit erhält die freimaurerische Barmherzigkeit einen echt freimaurerischen Sinn. Die gegenseitige Hilfe kennt keine ethische Grenze. Wie der Jude dem Juden helfen muss, auch gegen die Gesetze seiner Wirtsvölker, so müssen Freimaurer eidlich geloben, den Brüdern beizustehen, ob sie auch, Zitat, Unrecht haben und ginge es auch gegen die eigene Ehre und ihn von allen annähernden Gefahren Nachricht zu geben, sobald sie nur davon Kenntnis erhalten. Zitat Ende. Jedes Rechtsgefühl wird untergraben und jeder Sittlichkeit hohngesprochen, deutsche Leistung unterliegt jüdisch-freimaurerischer Schafruss. Wie es mit der Wohltätigkeit der Brüder Freimaurer bestellt ist, schildert Hochgrat Bruder Didler in seinen Denkschriften. Zitat: In Betreff dieser viel gerühmten sogenannten maurerischen Wohltätigkeit erlauben wir uns zu bemerken, dass bis 1792 von derselben in keiner Loge Europas irgendwie die Rede war. Als aber zu dieser Zeit durch des berühmten Staatsmannes Burkes Schriften gegen die französische Revolution zur Schließung aller geheimen Gesellschaften Englands eine Bill vorbereitet wurde, griffen die Freimaurer schnell zu dem Auskunftsmittel, die Logen für Wohltätigkeitsanstalten zu erklären, um sie vor dieser Bill zu retten. Dies gelang ihnen vollkommen und seit jener Zeit schützen sie ihr ganzes politisch-revolutionäres Treiben durch den mächtigen und zur Täuschung äußerst erfolgreichen Deckmantel der Wohltätigkeitsbestrebungen. So hätten sie jetzt im Schleswig-Holsteinischen Kriege 1864 die passendste Gelegenheit gehabt, ihre hochgerühmte Wohltätigkeit glänzend ans Licht hervortreten zu lassen. Aber leider ist von derselben in ganz Deutschland nicht das Geringste zu bemerken. Mit tiefster Betrübnis müssen wir daher dem jetzigen revolutionären Freimaurergeist zum Sturze von Thron und Altar gegenüber erklären, dass solche schönen Logenfeste nur alleine dazu dienen, die Ehrenmänner des Bundes zu täuschen und Duldung von den Regierungen zu erlangen und dass vielmehr nach den bisher in den 6 Denkschriften angeführten Zeugnissen der berühmtesten Freimaurer das eigentliche Wirken des Bundes im höchsten Grade staatsgefährlich ist. Ende Zitat.